Kundgabe 4513. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.12.1948. Zusicherung des Schutzes zur Zeit der großen Not. Zerstörungsakt. Ihr habt mein Wort, dass ich euch nicht in der Not lasse. So nun die Stunde kommen wird, da um euch alles wanket und der sichere Tod euch vor Augen steht, gedenket meiner Worte und fürchtet euch nicht. Dann halte ich meine Hand schützend über euch und lasse euch kein Leid geschehen. Dann vertrauet auf mich, der ich allein euch helfen kann, der ich auch den Elementen der Natur gebiete, euch zu schonen, die ihr mir dienen wollet. Und ihr werdet leben, wenn auch der Tod um euch reiche Ernte halten wird, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Denn ihr sollet Zeugen von der Wahrheit meines Wortes. Ihr sollet nachher reden, auf das von Mund zu Mund weitergeht, was ich euch biete, aus der Höhe. Ihr sollt den Überlebenden Kraft und Trost spenden. Ihr sollt die Ungläubigen aufklären und sie aufmerken machen auf den Willen Gottes, der ihnen kundgetan wird durch euch. Ihr sollt die Zweifler belehren und die Menschen warnen, die mich verleugnen, die mich nicht anerkennen wollen. Ihr sollt alle Menschen hinweisen auf das letzte Gericht, auf den Tag, der ein Ende bedeutet, auf dieser Erde für alle Menschen, Gute und Böse. Zu dieser Arbeit benötige ich euch und schütze darum auch euer Leben. Und so ich euch diese Zusicherung gebe, könnet ihr völlig sorglos dem Kommenden entgegensehen. Denn stets werde ich euch helfen, so ihr in Not seid, und euch auch stets Kraft geben, durchzuhalten in irdischer Drangsal, die ihr noch auf euch nehmen müsset, um eurer Seelenreife willen. Nicht lange mehr lebet ihr in der Ordnung, nur noch kurze Zeit ist euch vergönnt, irdisch zu sorgen und aufzubauen. Dann kommt der Tag, der alles wieder zerstört, was ihr euch mühselig errichtet habt. Der Tag, der so gewaltige Veränderungen mit sich bringen wird, dass ihr nicht mehr zu leben wünschtet, so ihr nicht um alles wüsstet. Dann wird an euren Glauben starke Anforderungen gestellt. Dann werdet ihr beweisen müssen, wie weit ihr eingedrungen seid in geistiges Wissen, in die Wahrheit. Denn diese allein gibt euch Kraft, wohingegen verzagen wird, wer nicht in der Wahrheit steht. Denn dieser verliert jeglichen Glauben an einen Gott der Liebe und der Allmacht. Denn ihm ist mein Walten und Wirken unverständlich. Diese sollet ihr aufklären und ihnen Kenntnis geben von meinem Heilsplan, von ihrer Erdenaufgabe und ihrer Bestimmung. Ihr sollt sie hinweisen auf das nahe Ende und ihnen Kenntnis geben von eurem Wissen darum und eurer Mission. Und selig, die euch Glauben schenken, die sich eure Lehren zu Herzen nehmen und sich mir zuwenden. Der Tag ist nahe. Darum seid eifrig in eurer Tätigkeit für mich und mein Reich. Nützet jede Stunde und bedenket, dass nur das Geistige Bestand hat, das Irdische aber vergeht und darum nicht wichtig genommen werden soll. Denn eines nur tut Not, dass ihr eure Seele bewahret vor dem Schaden. Den Körper schütze ich. Oder löse eure Seele von der Hülle, so ihre Zeit gekommen ist. Amen.